propaganda. Wir sind gar kühner Schweinerer, denn jedes unser Wort ist wahr. Hey ho, hey ho, hey ho Propaganda. Keiner kann uns hier was an der Wiel, sonst verbrennen dann. Hey ho, hey ho, hey ho Propaganda. Und das unser gutes Recht dagegen, als der Paul und Knechten. Hey ho, hey ho, hey ho Propaganda. Wie der Hexen haben wir stehen, das alles unser Thema. Hey ho, hey ho, hey ho Propaganda. Was hat ihr jetzt gemacht? Das war doch schon deutlich satt am Knechten. Hey ho, hey ho, hey ho Propaganda. Und es kommt Tag und Nacht, solange wir nicht in meine Scholle zahlen. Hey ho, hey ho, hey ho Propaganda. Wir sind gar kühner Scheinlohr, denn jedes unser Wort ist wahr. Hey ho, hey ho, hey ho Propaganda. Was meint der Esserat schon richtig satt und Knechten?